Plötzlich ist die heiße Liebe nur noch Schnee von gestern. Und du machst dich auf die Suche nach den anderen Schwestern. Wild entschlossen wirfst du dich tollkühn ins Gewimmel, flüsterst, schmeichelst, holst sogar etwas Blau vom Himmel. Manche glaubt es, lässt sich fallen, fällt dabei so tief, träumt sich höher als die Wolken und liegt völlig schief. Du suchst nur ein wenig Wärme, um schnell zu vergessen, auf eine neue Liebe bist du jetzt noch nicht versessen. Selbst die ganz, ganz heißen Bräute sind morgens für dich öde. Kalte Küsse, kalte Herzen machen dich nur spröde. Glaub mir, eine Weile wirst du wohl noch weiter frieren, denn du hast ihr Lächeln noch hinter deiner Stirn.